Wenn's eins gibt, was mich das Leben gelehrt hat, ist es, dass ich weiß, dass ich immer was lernen kann. Denn es kommt immer der Punkt, wo man Fehler macht, wo man sich freut, dass man nach dem Hinfallen wieder stehen kann. Denn so ist das Leben und ich weiß selbst nicht, warum ich das erzähle. Denn was heißt schon, ich liebe dich hier in einer Zeit, wo man nicht mal weiß, wie man Liebe definiert. Und Rapper packen Lieder auf Beats, welche mit geheuchelten Zeilen Feeling vorspielen und von wegen Feeling vorspielen. Ich selbst war immer ein treuer Freund, der um dich kämpft, aber Kopf hoch, Junge. Die richtige kommt noch, Junge. Sei wie du bist, das sagen sie mir und ich bin, wie ich bin, yeah. Still being this. Alles scheiße, alles kommt so, als würde nichts gehen. Alter, Kopf hoch, alles scheiße, alles kommt so, als wäre diese Welt so gottlos. Kopf hoch, denn selbst wenn's nicht geht, selbst wenn du glaubst, es steht fest, geh diesen Weg, durchkommen ist ein Muss. Deswegen Kopf hoch, Junge, bis zum Schluss. Von wegen, das ist mein Weg, das ist ein Track und mehr. Doch nimm bitte die Message mal ernst, denn ich sitz nicht immer sinnlos vor dem Mic. Denn ich hab Texte und ne Stimme, die was reißt. Denk mal nach, um diesen ganzen Scheiß zu verstehen. Denn beispielsweise ist Liebe ein heikles Thema. Oder aufgeben, draufgehen, alles einfach. Schwerer ist es, wenn man versucht, am Ball zu bleiben. Alles hat ne andere Seite und es wär ein Fehler, euer Gehälter anzuzweifeln. Doch ich rap nicht nur sinnloses Zeug. Kein Image, keine Lügen, ist doch was Neues. Hör's dir mal an, versuch zu verstehen, wie ich denk und geh diesen Weg. Alles scheiße, alles kommt so, als würde nichts gehen. Alter, Kopf hoch, alles scheiße, alles kommt so, als wäre diese Welt so gottlos. Kopf hoch, denn selbst wenn's nicht geht, selbst wenn du glaubst, es steht fest, geh diesen Weg, durchkommen ist ein Muss. Deswegen Kopf hoch, Junge, bis zum Schluss. Von wegen, das ist mein Weg, das ist ein Track und nicht mehr. Aber weißt du, wie man Liebe definiert? Weißt du's? Rapper heucheln, Rapper sagen nicht die Wahrheit. Nimm einfach mal die Message ernst, denk drüber nach, yeah. Alles scheiße, alles kommt so, als würde nichts gehen. Alter, Kopf hoch, alles scheiße, alles kommt so, als wäre diese Welt so gottlos. Kopf hoch, denn selbst wenn's nicht geht, selbst wenn du glaubst, es steht fest, geh diesen Weg, durchkommen ist ein Muss. Deswegen Kopf hoch, Junge, bis zum Schluss.